Kapitel 7, Übung A9. Hören Sie das Radiointerview und notieren Sie Stichworte. Im Jahre 1212, also vor mehr als 800 Jahren, entstand der Thomanerchor, einer der besten Knabenchöre der Welt. 94 Jungen zwischen 8 und 18 Jahren leben im Internat der Thomaner in Leipzig und absolvieren freiwillig ein hartes Ausbildungsprogramm. Alles ist nur einem untergeordnet, der Kirchenmusik in Vollendung. Ich begrüße heute Dr. Alfred Schramm. Er arbeitet als Arzt und ist ein ehemaliger Thomaner. Herzlich willkommen. Danke. Dr. Schramm, beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Warum gibt es eigentlich bei den Thomanern keine Mädchen? Früher, im Mittelalter, war es Frauen verboten, sich an Gottesdiensten aktiv zu beteiligen. Deshalb wurde der Chor nur aus Knaben mit ihren hellen Stimmen zusammengestellt, der dann die Gottesdienste verschönert hat. Wie sieht der normale Tagesablauf bei den Thomanern aus? Also um 6.30 Uhr ist Wecken. Frühstück gibt es um 6.55 Uhr. Um 7:30 ist Schulbeginn und nachmittags sind die Musikproben. Um 18.45 Uhr ist die Zeit fürs Abendessen und ab 20.15 Uhr geht es, je nach Alter, ins Bett. Wenn man das Internat besucht, kann man ständig vor sich her singende Kinder beobachten. Geht es bei den Thomanern viel strenger zu als auf einem durchschnittlichen Gymnasium? Ja, das kann man sagen. Es herrscht eine ziemlich strenge Disziplin. Die Schüler müssen außerdem eine herausragende Musikalität besitzen und die hohen schulischen Anforderungen bewältigen. Das ist ganz schön viel. Die Ausbildung soll neben der musikalischen Seite auch soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein, Allgemeinbildung und Umgangsformen vermitteln. Das Interessante bei den Thomanern ist, dass die Erziehung nicht nur durch die Lehrer erfolgt, sondern dass sich die Thomaner auch gegenseitig erziehen, wobei die Großen für die Kleinen verantwortlich sind. Das funktioniert ungefähr so wie in einer Großfamilie. Das klingt ein bisschen nach einer Eliteausbildung. Wenn Sie so wollen, könnte man es so bezeichnen. Allerdings kostet es nicht so viel wie andere sogenannte Elite-Internate. Der Jahresbeitrag bei den Thomanern betrug zu meiner Zeit 793 Euro. Und man muss sich am Anfang sehr umstellen, nicht nur was die strenge Tagesordnung angeht. Es gibt nur einen Waschsaal für alle Altersklassen und nur einen Spiegel. Geschlafen wird in Sälen ohne Nachttisch und Leselampe. Im Haus stehen zwar 20 Klaviere, aber nur ein Fernseher. Warum nehmen das junge Menschen, deren Altersgenossen mit Smartphone und Spielkonsole aufwachsen, auf sich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal die Freude an der Musik, die Freude am Applaus des Publikums, aber auch die Freude am Reisen. Die jungen Thomaner reisen viel. Sie fahren zu Konzerten durch die ganze Welt. Was haben Sie persönlich aus Ihrer Thomanerzeit mitgenommen? In erster Linie sehr viel Disziplin. Das erleichtert das Studium und später die Organisation des Alltags. Ich weiß genau, was ich will und was ich tun muss, um meine Ziele zu erreichen.